In der Regel verlasse ich mich doch eher auf einfache, direkte Ideen. Also ich schreibe eigentlich das, was ich mir vorstellen kann. Das ist jetzt halt keine Malersymphonie von der Komplexität, sondern das ist eher was, was sich auch im kammermusikalischen Rahmen abspielt. Aber das sind dann auf der anderen Seite halt eben auch klar fassbare Situationen. Und in der Regel so hoffe ich dann eben auch Ideen, die sich dann direkt vermitteln. Und also das, was ich schreibe, da weiß ich wenigstens, wie das sein soll. Und da habe ich eine klare Klangvorstellung davon. Und was ich mir nicht vorstellen kann, das will ich eigentlich dann auch lieber nicht komponieren. Weder viele Töne noch komplexe Strukturen benötigt Thomas Stiegler für seine Arbeit. Im Gegenteil, seine kompositorischen Entscheidungen werden von einem großen Bedürfnis nach Einfachheit und Klarheit geleitet. Seine Stücke sollen transparent sein. Die Klänge werden offengelegt, ihre Beziehungen zueinander lassen sich hörbar nachvollziehen. Stiegler schreibt eine Musik, die nichts weiter will, als Klang zu sein, womit er sich einer besonderen Herausforderung stellt. In seiner Musik werden keine außermusikalischen Setzungen eingelöst und keine ästhetischen Theorien elaboriert. Insoweit liefert sich Stieglers Arbeit dem Hörer gewissermaßen schutzlos aus. What you hear is what you get. Thomas Stiegler wurde 1966 in Meschede geboren, studierte Musik und Medizin in Köln und Freiburg und lebt heute als Arzt und Komponist in Frankfurt am Main. Mit dem Komponieren hat er Mitte der 1980er Jahre begonnen. Seine Stücke waren damals noch ganz anderen ästhetischen Entwürfen verpflichtet. Man schreibt halt in dem Kontext, in dem man sich bewegt, die Sachen, die man abhängig von den Einflüssen, die drumherum sind, schreiben kann. Damals mit 17 kannte ich keine neue Musik. Komme halt aus dem Sauerland, da findet neue Musik maximal in Spuren statt. Vielleicht wenn denn, dann im Radio, was ich auch so nicht in dem Maße zur Kenntnis genommen habe. Bin dann im Zivildienst in Detmold gestrandet und habe da zum Beispiel dann mit 20 den Namen Lachenmann das erste Mal gehört. Kannte ich überhaupt nicht. War für mich eine tolle Erfahrung. Was es alles gibt, irre. Und im Vorfeld bin ich halt groß geworden mit dem Plattenschrank meines Vaters und der ging halt bis Debussy und nicht drüber hinaus. Und das war die Welt, in der ich mich so musikalisch bewegte, wissend, dass das irgendwie eigentlich meins auch nicht ist. Aber ich hatte einfach auch gar keine Sprache, um mich so auszudrücken, wie es eigentlich angemessen wäre oder wie es eigentlich meins gewesen wäre. Und das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, bis irgendwann dann Sachen auch anschwemmten, die weit näher an dem waren, wie ich eigentlich Musik verstanden habe und wo ich eher dann auch tatsächlich eine Situation gefunden habe, in der ich was sagen kann, was eine Sprache hat, die auch das ausdrückt, was ich wirklich sagen will. Und diese Inhalte, die sind einfach geworden und geblieben. Das ist ein durchgehendes Moment eigentlich. Das war eigentlich schon in den frühen Stücken immer ein Grundmoment, dass sehr einfache Ideen waren, auf die ich mich da reduziert habe und versucht habe, die möglichst klar zu gestalten. Und das war mir eigentlich auch immer ein Anliegen, da das möglichst entschlackt im Stück dann zu verorten. Seit 2008 arbeitet Thomas Stiegler an einer Werkreihe, die den Titel Treibgut trägt. 6 Stücke sind bis jetzt entstanden. In diesen Kompositionen entwickelt Stiegler aus einer denkbar reduzierten Wiederholungsstruktur musikalische Situationen, die der Komponist Antoine Böcher einmal mit dem Begriff Umgebungen charakterisiert hat. Die Treibgutstücke, die sind sehr homogen konzipiert, alle ausgehend von der gleichen Situation, einer Wiederholung eines Tons, des Tons E, in unterschiedlichen Oktaven. Und das geschnitten mit einer bewegten 16-Figur, die unterschiedlich instrumentiert ist. Meistens so, dass die auf die Instrumente verteilt dann eine klare Gegensituation darstellen. Die ist sehr statisch. Die erste Minute ist ohne eine Entwicklung, die steht für sich. Und von der ausgehend entwickeln sich dann Dinge, die mitunter zufällig wirken, manchmal aber auch sehr stark konstruiert sind und in eine klare Richtung gehen. Treibgut ist keine geordnete Struktur. Die konkrete Beschaffenheit des angeschwemmten Materials ergibt sich mehr oder minder zufällig. In den Stücken, die Thomas Stiegler mit dem Titel Treibgut überschreibt, macht er diese Kontingenz zum Prinzip. Komponieren bedeutet hier das Sammeln von Disparatem, von Zufallsfunden. Das hat ein bisschen was von am Strand laufen und Sachen finden und aufheben und dann wieder wegschmeißen. Und manche gehen halt in den Beutel und werden mitgenommen und zu Hause vielleicht dann hübsch gemacht und aufpoliert und in den Schrank gestellt. Und manches stinkt und geht dann in den Abfall. Und ein bisschen ähnlich bin ich da auch vorgegangen. Das war eigentlich ein flanierendes Komponieren und bin da relativ wenig systematisch vorgegangen und habe dann hinterher eine Auswahl getroffen von Dingen, die was mit mir zu tun haben und wo ich den Eindruck hatte, dass die in dem Kontext eine Spannung erzeugen könnten oder in eine Relation zu den anderen Sachen, die schon da sind, treten könnten, die interessant sein dürfte. Und daraus hat sich dann das Stück entwickelt. In der Regel nicht so, dass ich da vorher einen Plan gehabt hätte, dass ich schon gewusst hätte, als ich angefangen habe, wie sich das im Verlauf entwickelt, Das hat sich meistens aus der Situation heraus ergeben und hatte ein gewisses zufälliges Moment. Und manche der Teile sind auch sehr zufällig gestaltet. Ein Bestandteil ist auch, was ich früher nicht so viel gemacht habe, dass ich den Interpreten relativ viel Spielraum gelassen habe, wie häufig die Sachen wiederholen dürfen. Bisschen rekurrierend darauf aus der Erfahrung, dass von Konzert zu Konzert die Situationen sehr, sehr unterschiedlich sind und manche Spannungsbögen in einem speziellen Kontext sehr gut funktionieren, manchmal aber auch nicht, sodass der Interpret dann auch direkt auf die Situation im Konzert reagieren kann und sagt, okay, das ist jetzt noch gut und ich bleibe noch dabei, oder aber sagt, wir sollten jetzt mal weitergehen, das ist jetzt desgleichen genug und wir sollten uns vielleicht einer anderen Sache jetzt mal zuwenden. Das Treibgut besteht in den gleichnamigen Stücken von Thomas Stiegler meist aus kompositorischen Skizzen, die noch keinen Eingang in ein Stück gefunden haben. Oder, wie im Fall von Treibgut 2 aus dem Jahr 2009, aus einem musikalischen Relikt, das weit in die Biografie des Komponisten zurückreicht. Da kommt mal so eine sehr klangselige Melodie, die ist aus dem ersten Stück, was ich überhaupt so geschrieben habe. Da war ich, glaube ich, 17. Das hieß Nachtgesang, glaube ich. Ein schlimmes Stück. Und das war so das Hauptmotiv. Das habe ich einfach nochmal genommen und habe das nochmal reingestellt und habe das jetzt auch nicht kommentiert. Und die spielen das ein paar Mal, das können sie auch frei wählen. Und das hatte mich interessiert, wie das 30 Jahre später in einem Stück, was ich jetzt mache, dann, was das für eine Wirkung entfaltet und was für eine Spannung sich da aufbaut. Thank you. Ein Problem ist bei der Konzeption von einem Stück ja ohne dies, dass man eher Schwierigkeiten damit hat, die Vielfalt zu gestalten. Und eine Möglichkeit ist halt, sich da mehr oder weniger selbst zu beschränken. Das habe ich eigentlich immer gerne genutzt, auch als Aufhänger, auch bewusst im Umgang mit den Instrumenten, da ein eher ausgewähltes Repertoire an Spielpraxen, aber eben auch in der musikalischen Gestalt, damit korrespondierend der musikalischen Strukturen dann auszuwählen und da zu versuchen, dann über eine Konzentration der Strukturen eine wie auch immer geartete Intensivierung herzustellen. Das ist dann häufig so, dass das über eine Wiederholung, entweder von kleinen Teilen oder auch von größeren Abschnitten manchmal, gehen kann. Das hat mich immer schon interessiert eigentlich, was eine musikalische Struktur für eine Eigendynamik, für ein Eigenleben dann entwickelt, wenn du das wiederholst, wenn das immer wiederkommt. Die Hörerfahrung ändert sich im Zuge des Wiederholens sowieso und damit spiele ich mitunter oder das nutze ich und das stellt schon eine Konstante dar in dem, wie ich so mit dem Material umgehe. Neben der Wiederholung ist in Thomas Stieglers Musik ein Moment entscheidend, das mit dem konkreten physischen Akt des Spielens auf einem Instrument zu tun hat. Seine Art zu komponieren berücksichtigt in hohem Maße die Bewegungsabläufe, die der Interpret vollzieht. Ich habe das immer so als Instrumententopographie verstanden. Ja, Wege auf dem Instrument eigentlich und dass Ereignisse auftreten, weil man sich gerade hier befindet und sich Ereignisse anschließen, weil man in eine bestimmte Richtung geht und die dann auch eine gewisse Zwangsläufigkeit haben. Und das ist eine Idee, die habe ich eigentlich nie ganz verlassen. Also insbesondere, wenn ich was für Streicher mache, ist das im Hinterkopf immer noch präsent, dass ich mich da sehr stark am Instrument orientiere und an der Situation und vermeide, da Sprünge einzubauen, sondern dass ich da meistens so was Weghaftes dann beschreite und mich da auch weitgehend dran halte und der musikalische Ablauf sich dem ein bisschen unterordnet, also sehr stark am Instrument orientiert und an der instrumentalen Situation. Und das macht dann meistens auch die Großform aus. Das kommt natürlich auch aus einem starken Ausprobieren und auch einem improvisatorischen Moment, was dann im Stück sehr stark gefiltert ist und meistens auch dann wieder Überlegungen dann untergeordnet ist, die mehr der Stückidee gehorchen. Da ist dann mit Improvisation nicht mehr so viel, aber Klänge sind häufig aus improvisatorischen Momenten entwickelt. Was ich dann mit den Klängen mache, das ist dann viel stärker konstruiert. Das ist schon so. 1993 schrieb Stiegler ein Solostück, das in besonderer Weise mit dem Ideal einer gewissermaßen haptischen Logik des Komponierens umgeht. Sonata Facile ist der Titel des Violinsolos, das auf einer leicht präparierten Geige zu spielen ist. Auf das Instrument werden vier tiefe G-Saiten aufgezogen und zu einem Halbtoncluster gestimmt. Gespielt wird auch nicht mit dem Bogen, sondern mit einer Essenz davon, mit etwa 5 zusammengeknoteten Bogenhaaren. Die Bewegung, die der Interpret am Instrument beschreibt, ist dabei ein schlichtes Auf und Ab, vom Sattel zum Steg und wieder zurück. Zwischen 2005 und 2007 komponierte Thomas Stiegler einen Zyklus von Stücken, die in gewisser Weise als untypisch für seine Arbeitsweise gelten können. Die Musik ist hier nicht reiner Klang, sondern durchaus Träger semantischer Inhalte. Und ging außen vorüber, ist der Titel dieser sechsteiligen Werkreihe. Grundlage dieser Stücke ist ein Text von Barbara Suckfüll, einer Schizophrenie-Kranken, die Anfang des 20. Jahrhunderts in der psychiatrischen Anstalt Werneck in Unterfranken behandelt wurde. Suckfüll wurde eingeliefert, weil sie Stimmen hörte, die ihr einflüsterten, was sie zu tun habe. Bald nach ihrer Einweisung begann sie aufzuschreiben, was die Stimmen ihr diktierten. In der Heidelberger Sammlung Prinzhorn sind einige von Suckfülls Aufzeichnungen erhalten. Ein solches Blatt wurde zur Basis von Stieglers Zyklus, dessen erster Teil ein Stück für Sprecherin und 12 Sänger ist. Sonntag, den 21. August 1910. Dieses Brot brachten sie Holzmeier, Eva Katharina Holzmeier von Erbshausen, die Seherin mit dem roten Haar an den Gatterfein. Eigentlich ist es ein grafisches Blatt. Dem ist zugrunde gelegt in einer ziemlich blassen Schrift der Text, den auch die Sprecherin spricht. Und darüber geschrieben in dunkler Tinte sind zwei Kreise mit einem Text, der zum einen geflüstert wird und zum anderen gesungen. Und diese Kreise kommen halt unterschiedlich häufig wieder. Ganz nah an den Gatter hin, halt auf das Acht, der rote Teufel, auf der Slag sofort nach den. Das Stück greift die Getriebenheit und Rastlosigkeit von Barbara Suckfülls pathologischer Wahrnehmung auf. Die Sprecherin trägt eine mechanische Reihung von Worten vor, deren Gegenstand einerseits die Beschreibung des Anstaltsalltags, andererseits die zwanghafte Wiedergabe der imaginären Weisungen ist. Die Sänger durchbrechen diese Gleichförmigkeit mit gesungenen und geflüsterten Passagen. Eine weitere akustische Schicht ist das andauernde Geräusch des Blätterns der Partiturseiten. Stiegler notierte pro Seite jeweils nur 4 Sekunden des Stücks, sodass in exakt determinierten Intervallen umgeblättert werden muss. Ersten Sonntag nach Maria Himmelfahrt auch, und da wird der 21 sein, so denk ich, wie fein, und das ist das Waschlauschen halt. Auch das hab ich schon einmal gezeichnet, auch, und da brachte die Rote heute kaltes, auch zu kaltes Waschwasser bracht sie heute, und der zwei Teufel war auf Wache, auch das hörte ich von selbst halt, auch den der Teufel, der sagt ins Nichts, und wenn er halt muss, sagt halt. Auch da sind es halt nur Lügen auch. Und als die andere fortging, auch da erkannt ich's an dem Gange auch. Und eben läutet die Wandlung auch außen in den Dorf auch. Und als es an zu läuten fing auch, da fing sie draußen zu gehen an auch. Und sie sagte Kampf. Und ging in ihr Zimmer hinein und ging vor bis an den Fensterfein. Und da ist, und die andere Schlechte auch, die ging aber etwas eher fort auch. Und als diese vorne hinaus war, auch da nicht lang danach halt auch, wurde vorne wieder geschlossen auch. Und eben hört ich den Herrn Doktor auch, und der sagte nein, halt auch, und dieses war drüben auf 6. Und eben hört ich die Rote auch wieder in ihrem Zimmer auch, und eben trappt sie wieder auf und ging außen vorüber auch, und dabei sind halt sie Schlüsseln auf die Türe halt immer klempern auch, und dort dachte ich auf 6,5 auf, ich hätte die Wangelkühlheit auf, aber dann dachte ich, sie wäre ins Gotteshaus. Und eben fiel mir halb auf ein, wann der Herr Doktor kommt herein, dann sagt ich zu dem Doktor Fein, er soll Brot fragen, heute wer ich gestern Abend auch in dem Nebenzimmer getroffen hätte, auch nach dem Abendessen auch. Ich hätte geglaubt, die Sanne auch. Und dann bitte ich den Doktor auch, er solle das Buch wieder mitnehmen, auch denn die Rote Art dazu mir halt auch schon vor länger Zeit halt auch da schloss sie da das Fenster an, sie ist die erst gewesen in ihrer Klasse und ich war erst die zweit gewesen auch in meiner einer Klasse heißt auch, aber eine war noch vor mir auch und eben sagte die Hochzeit auch drüben auf sechs Hals auch so schlechte Menschen aus und die Schwachen wieder rüber auf und eine sagt, was willst du für Haar machen? Aus dem Stück sind dann wiederum andere entstanden, die auch ganz schön kompliziert geworden sind für meine Verhältnisse. Ein Streichquartett, mit dem ich mich sehr lange beschäftigt habe, das ist das Und ging außen vorüber 4. Da habe ich über ein Jahr lang dran geschrieben, also viel länger als an dem Originalstück. Keine Ahnung warum, und normalerweise ist das bei mir immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn ich lange an einem Stück hänge, ist das meistens hinterher extrem schwer verdaulich und bei dem Streichquartett geht's eigentlich. Also ich finde zumindest, dass das dem, was ich da gestalten wollte, doch sehr, sehr nah gekommen ist und dass das auch im Konzertsaal eigentlich diese große Mühe, die es mir irgendwie gemacht hat, dann nicht so spüren lässt. In der Komposition Und ging außen vorüber 4 für Streichquartett hat Stiegler die grafische Vorlage mit rein instrumentalen Mitteln umgesetzt. Die sprachlichen Inhalte sind demnach nicht mehr zu hören. Die unmittelbare Rückbindung an eine semantische Ebene wird verwehrt. Dennoch folgt das Stück derselben Struktur wie die Vokalkomposition. Also die Sachen, die in den Kreisen gestaltet sind, also das Flüstern und das Singen, die sind alle komplett aufgenommen, aber auf ein Streichquartett dann übertragen. Die Flüstersachen sind meistens geräuschhafte Momente. Die gesungenen sind mehr oder weniger klar durchhörbare Klänge, Akkorde. Und der Sprechrhythmus geht auch in den Rhythmus der Musik ein. Der ist nicht konsequent durchgehend erhalten, aber doch weitgehend. Also da ist es zum Beispiel stark so, dass sich das sehr stark an dieser Zugfühlsprache dann orientiert, dieses sehr abgehackte. Die macht es halt so, dass nach jedem Wort ein Punkt kommt und das ist im Sprechtext im Original auch so durchgehalten. Und dieses stockende Moment, das ist auch in dem Streichquartett so mit aufgenommen und spielt eine große Rolle. Also das ist jetzt nicht ein großes Parlando, wo dann im großen Bogen dann eine tolle Geschichte erzählt wird, sondern man stockt sich von Wort zu Wort und entwickelt darüber dann so eine ganz eigene, sehr spannungsaufgeladene Sprache und Textur. Und das bestimmt dann auch die Rhythmik der Instrumente dann durchgehend. Thomas Stieglers Musik ist fast ausschließlich für Instrumentalisten oder Vokalisten geschrieben. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Hörstück »Das Wetter in Offenbach«, das 2010 in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Hannes Seidel entstand. In Offenbach, östlich von Stieglers Wohnort Frankfurt am Main gelegen, befindet sich sein Arbeitsplatz. Am Klinikum Offenbach ist er als Oberarzt in der inneren Medizin tätig. Thema des Hörstücks sollte zunächst der tägliche Weg vom Wohn- zum Arbeitsort sein. Das war die primäre Überlegung, dann wirklich auch was ganz Naheliegendes zu machen. Den Weg von Frankfurt nach Offenbach, das, was ich eben tagtäglich da zelebriere, dann fahre da auch gerne mit dem Fahrrad und habe da auch die Ohren auf. Und das finde ich spannend, was ich da so jeden Morgen höre. Die paar Klänge und paar Geräusche, die man so hört, die haben einen ganz eigenen Charme. Die wollte ich eigentlich einfangen, hatte dann da auch das Mikro dann da am Rucksack montiert und habe die ganze Fahrt dann mal mitgeschnitten. Das war da so 30 Minuten dann, ja, konnte man halt komplett nicht gebrauchen. Und mir schien dann die Idee vielleicht auch gar nicht so toll zu sein. Und ich habe dann mich rückbesonnen auf ein älteres Stück, was ich mal gemacht hatte. Das bestand damals aus Blöcken, aus Klangblöcken, 25 Sekunden und 30 Sekunden Pause. Und während dieser 25 Sekunden gab es von den Instrumenten, die glissandieren konnten, ganz gering graduelle Glissandis und andere, wie die Mundharmonika, konnten das halt nicht. Die haben dann halt nur einen Ton gespielt. Die Struktur habe ich aufgegriffen und habe das in Sinustöne verwandelt, die glissandieren oder eben stehen bleiben und die strukturieren halt die Großform. Und dadurch ist es eigentlich vom Stück her auch sehr stringent geblieben. Und das dann kontrastierend mit Situationen, die ich für Offenbach typisch hielt oder halte oder die viel mit meinem Arbeitskontext dann zu tun haben. Und die Klänge sind aber alle aus Offenbach, da ist vom Weg ehrlicherweise nichts mehr übrig geblieben. Alles in Wintermonaten, das hört man auch so ein bisschen raus. Also wenn es draußen ist, ist meist ein bisschen feucht, nass. Oder wenn jemand läuft, merkt man, dass das eher eine feuchte Erde ist. Oder dass ein Tag war auch 1. Januar, da sind noch ziemlich viele Böller hochgegangen. Die habe ich aber alle rausgeschnitten, die waren mir dann doch ein bisschen zu. Das hat dann noch nicht so, der hat den Rahmen ein bisschen gesprengt. Die Orte in Offenbach, die letztlich Eingang ins Stück gefunden haben, spiegeln unterschiedliche akustische Situationen wider. Geräusche aus Stieglers Arbeitsalltag sind dabei ebenso zu hören wie Prüfgeräte der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, die ihren Sitz in Offenbach hat. Daneben verwendet Stiegler viele Außenaufnahmen, in denen nicht selten ein Geräusch in den Vordergrund tritt, das auch zum Offenbacher Alltag gehört. Fluglärm. Damals, als der Vulkan da auf Island da gesponnen hat und der ganze Flugverkehr zum Stillstand kam, das war völlig irreal. Das war in Offenbach, wo ich gar nicht wusste, wohin mit mir, weil da so ein integrales Moment fehlte, an das man sich so gewöhnt hat und bin jetzt überhaupt kein großer Freund des Fluglärms, weiß Gott nicht. Aber wenn etwas dauernd da ist und plötzlich weg, dann ist es enorm irritierend und das war in dem Fall dann den Fluglärm betreffend auch so eine Erfahrung. Zur Beschränkung auf fassliche Materialien gehört in Thomas Stieglers neueren Werken auch eine gewisse Ökonomie im Umgang mit formalen Entwürfen. So begegnet das Konzept des Hörstücks »Das Wetter in Offenbach« in einer kurz darauf entstandenen Komposition wieder. Treibgut 6 für Sopransaxophon und Zuspielung beginnt, wie alle Stücke der Reihe, mit einer Repetition auf dem Ton E. Im Weiteren folgt das Stück allerdings einem formalen Plan, der ganz klar aus dem Hörstück stammt. In regelmäßigen Abständen erklingen Alltagsgeräusche und Sinustongemische, wechseln sich ab oder überlagern sich. Waren es im Hörstück Umgebungsgeräusche aus Offenbach, so sind es in Treibgut 6 ähnlich weltliche Klänge. Etwa das Rauschen einer Heizung, ein Röhrenradio, die Mechanik eines Kassettenrekorders oder die Geräuschkulisse eines Hinterhofs. Auf diese klangliche Schicht setzt das Saxophon leise, zurückhaltende Aktionen, meist mikrotonale Umspielungen eines Einzeltons. Einfachheit und Nachvollziehbarkeit. Seit über 2 Jahrzehnten folgt Thomas Stiegler dieser ästhetischen Maxime und hat auf deren Grundlage ein musikalisches Werk geschaffen, das außerhalb jeder stilistischen Bestimmbarkeit liegt. Minimalismus? Eher nicht. Reduktionismus? Vielleicht. Eine bildhafte Charakterisierung versucht Antoine Böcher. Das Paradigma für Thomas Stieglers Musik, sagt er, scheint mir die Welle zu sein. Ein im Prinzip endlos sich fortsetzender Wechsel von Auf und Ab, hin und her, zunehmen und abnehmen, verdichten und sich auflösen. Immer Bewegung, aber Bewegung auf der Stelle. Ein Insistieren, eine Beharrlichkeit. Thank you. Treibgut, der Komponist Thomas Stiegler. In der neuen Musik brachten wir eine Sendung von Michael Repan. Es sprach der Autor. Die Redaktion der Sendung